1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein tolles, ein glückliches, ein gutes Jahr 2008 und entschuldige mich bei euch, dass ihr ja, fast eine Woche jetzt oder eine ganze Woche habt auf mich warten müssen. Aber es ging leider nicht. Es war ein sehr heftiger und aggressiver Magen-Darm-Virus, der mich völlig platt gemacht hat. Und ich musste das Bett hüten. Vielen, vielen Dank für die vielen Genesungswünsche. Vielen Dank nachträglich auch noch für die Weihnachts- und Geburtstagswünsche. Das ist eine ganz tolle Sache. Es hat mich sehr gefreut. Also an alle, auch an die, denen ich nicht schreiben kann, persönlich schreiben kann, vielen Dank. Es ist alles angekommen und ich freue mich sehr. So, Montagnacht, wie immer. Wir starten so, wie wir das kennen. Immer mit einer freien und offenen Themensendung. Und wenn ihr also gerne heute Nacht mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Es geht los mit Engelbert und Engelbert ist 69 Jahre alt. Guten Morgen, Engelbert. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Engelbert. Ich wünsche dir auch noch ein gutes, frohes neues Jahr und vor allen Dingen die Sendung, die du machst, dass du die Hoffnung ein ganzes Jahr lang weitermachst. Sehr nett von dir, vielen Dank. Was ist dein Thema, um was geht es? Mein Thema ist Krebs. Krebs. Meine Frau hat Lungenkrebs. Ja. Und seit 2 Jahren, sie liegt am Sauerstoffgerät und es geht ihr nicht gut. Die Ärzte haben ihr vielleicht noch ein halbes Jahr gegeben. Und wir sind 46 Jahre lang verheiratet, haben 6 Kinder. 6 Kinder? 6 Kinder. Ah, ja. Und der älteste Sohn von mir, der kann da nicht mit fertig werden, dass die Mama krank ist. Ja, wie alt ist der älteste Sohn? 41. 41? Ja. Und wie lang hat sich die Krankheit denn jetzt schon angebahnt? Also wie lange hat sie die Krankheit? Wie lange wisst ihr davon? Wir wissen das jetzt seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren wisst ihr es? Hm. Ja, es fing an, sie kriegte immer weniger Luft, musste immer schwerer atmen. Und dann bin ich mit ihr nach dem Arzt hingegangen, zum Lungenarzt. Und der Arzt hat sie ins Krankenhaus reingeschickt. Und dann haben sie festgestellt, durch die Computertomographie, dass sie Lungenkrebs hat. Hm. Hm. Liegt sie immer, bitte? Da hat sie eine halbe Lunge weggenommen. Hm. Und da haben sie gesagt, die hätten das als, also ein bisschen großzügig weggenommen, es wäre nichts mehr da. Mhm. Und seit einem Jahr sind die mit Metastase wieder da. Ja. Sie kriegt noch weniger Luft, kriegt ja noch weniger Luft. Dann haben sie mir gesagt, dass sie da jetzt nichts mehr dran machen könnten. Mhm. Sie kriegt Chemotherapien und was nicht alles. Liegt sie denn zu Hause bei euch oder im Krankenhaus? Frau ist zu Hause, ja. Und du kümmerst dich um sie? Ja, sicher. Und also, gibt es auch mal einen Pflegedienst oder Kinder, die noch zur Seite stehen? Pflegedienst. Pflegedienst, ja. Der kommt zweimal am Tag und alles andere mache ich. Ich mache den Haushalt, versorge sie mit Essen und alles. Ja. Und wie alt ist deine Frau, Engelbert? Meine Frau ist 72. 72, hm. Du sagtest du gerade, dass der älteste Sohn, der nun auch schon über 40 ist, dass der damit überhaupt nicht... Der wird da nicht fertig. Das ist ein ganz sensibler Junge. Wenn der je ist, ist er nur am Wein und das bringt mir ja auch nichts. Mhm. Und da hat er mir gesagt, habe ich mal mit ihm gesprochen, ist er Junge so und so. Das hat der Papa gesagt, ich werde da einfach nicht mit fertig. Wie reagiert denn die Mama darauf, wenn er immer weint? Ja, die weiß ja, was mit ihr los ist. Ja. Nicht? Die sagt auch, da kann man nichts mehr machen, sagt er, denn er wird dann einfach nicht mit fertig. Ja. Dann wollen wir dann auch nicht weiter nicht ihn belasten. Nicht? Ja. Das heißt, letztendlich ist das eine Zusatzbelastung für deine Frau, dass der Junge, der nun auch kein Junge mehr ist, sondern ein gestandener Kerl von 41, so schwer damit umgehen kann. Ja, du weißt doch, viele Menschen können da nicht mit umgehen. Mhm. wenn man weiß, vor allem wenn es die eigene Mutter ist und weiß, dass man stirbt, ich kann auch verstehen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Diese Probleme mit dem Jungen, war das der Hauptgrund deines Anrufes bei mir? Ja, das ist der Hauptgrund meines Anrufes, weil ich spreche mit ihm und spreche mit ihm. Und er sagt, Papa, sagt er, ich, eines Tages bin ich wieder da, sagt er. Aber ich lasse mir auch Zeit, was soll's? Was soll ich da hinterher jammern? Und ich muss auch irgendwie mit fertig werden. Ich habe genug zu tun mit meiner Frau, dass ich die rund um die Uhr verpflege. Wie oft kommt er denn zu euch zu Besuch? Also alle 4 Wochen mal einmal für eine halbe Stunde. Ach so. Und dann ist er wieder weg, ne? Ach so, das ist auch nicht so viel. Nein. Aber wirklich nicht. Wohnt er denn in der Nähe? Ja, nein, der wohnt oben im Hochsauerland, wohnt er nicht. Ja. Und aber das hat er ja nichts mit zu tun. Ich würde meinen fahren, wenn ich der Junge wäre von einer Mutter. Also, ich weiß nicht. Ich denke ja wieder anders. Aber ich bin aber auch ein bisschen härter wie er, nicht? Ja, das heißt, du würdest da öfter hinfahren. Bitte? Wie viele Kilometer trennen euch denn voneinander? Ja, so ungefähr so 70 Kilometer. 70 Kilometer nur? Ja, ja. Und dann kommt er so selten zu Besuch? Ja. Ja, das ist ja Ding. Nee, ich kann es ja auch nicht ändern. Er kommt dann zu Besuch und heult da euch die Wohnung voll. Ja, eine halbe Stunde und dann ist er wieder weg, nicht? Ja. Aber weißt du, natürlich, da müssen wir ja gar nicht drüber reden, ist das furchtbar, wenn man sieht, dass die Mutter so schwer krank ist und dass man, wenn man auch weiß, dass die Mutter stirbt. Aber ich finde, dass man sich dann auch, soweit es irgend möglich ist, am Riemen reißen sollte, dass man nicht dann immer und immer vor der Mutter weint. Ja. Dann macht man ihr das doch noch alles viel schwerer. Ja, er kann ja weinen, wenn er rausgeht, wenn er alleine ist, wenn er bei seiner Familie ist oder wenn er mit dir alleine ist, aber nicht vor der Mutter. Ja, das ist es. Aber ich kann es nicht ändern, Domian. Ich kann es wirklich nicht ändern. Ich habe gebettelt und gebettelt. Dann ist doch deine Frau wahrscheinlich nach einem solchen Besuch immer fix und fertig, oder? Ja, das ist es. Ja. Nein. Sie hat zu mir auch gesagt, es wäre besser, ich sollte ihm das mal sagen, dass er nicht kommen soll, denn das nimmt sie wirklich mit, ne? So, das finde ich ein Wort. Das finde ich wirklich ein Wort. Wenn die Mutter das schon so formuliert hat, dann würde ich das aber wirklich an ihn so weitergeben. Ja, das habe ich ja schon, nicht. Wie hat er denn darauf reagiert? Ja, er sagt, Papa, sagt er, ich kann es doch nicht ändern, ne? Doch, er kann es ändern. Also er kann es entweder kommt er nicht mehr, oder er reißt sich am Riemen, wenn er den Krankenbesuch macht. Ja. Ist er denn sonst auch so ein Typ, der ständig heult? Nein, an und für sich nicht. Aber nur bei seiner Mutter. Er hängt da wirklich drin. Ne? Ja, das kann man ja auch verstehen. Das will ich ja auch nicht runterreden. Das wirst du ja auch so verstehen. Aber ich finde, hier steht im Allerwichtigsten, im Zentrum steht deine Frau. Dass sie geschützt wird. Und dass man ihr das Leben nicht noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Ja. Ich würde an deiner Stelle darauf bestehen, dass er dann wirklich von den Besuchen Abstand hält, weil deiner Frau geht es ja offensichtlich auch zunehmend schlechter. Ja, das ist es. Das heißt, jedes Mal ist das eine neue Kraftreserve, die sie da aktivieren muss, um das auszuhalten mit ihm. Ja, vor allen Dingen, ich muss sie dann immer wieder beruhigen. Nicht? Du musst sie beruhigen. Hat er Familie? Ja, hat 2 Kinder. Was? Verheiratet und... Kommt denn die Schwiegertochter auch denn schon mal mit? Nein. Nein? Nein, die sagt, die kann das auch nicht haben. Die kann das nicht sehen, dass die Schwiegermutter so krank ist? Ja, genau. Was ist denn da los? Ja, du weißt, ich weiß ja nicht, bei vielen verliebten Familien ist das so, was ich auch schon öfters mal erlebt habe, dass die Kinder einfach mit so einer Krankheit nicht fertig werden, nicht? Da habe ich kein Verständnis für. Also ich kann das auch nicht hören, wenn jemand sagt, ach, ich kann das nicht sehen. Das muss man dann halt sehen, so ist das Leben. Und ja. Da muss man sich halt wirklich, wirklich zusammenreißen und auch in ein solches Krankenzimmer hineingehen. Weil man dem Kranken was Gutes tut und dem eine Freude bereiten will. Da steht überhaupt nicht im Vordergrund, ich kann das nicht sehen oder so ein Quatsch. Naja, aber du bist auch anders, ich merke schon, dir muss ich das nicht erzählen. Nee. Dir muss ich nicht erzählen, du hast eine andere Auffassung. Ja, das hatte ich auch, nicht? Mhm. Weil meine Mutter ist auch gestorben und da war ich auch mal bis zur letzten Minute, nicht? Und ich wusste auch, dass er starb. Und aber was sonst? Es hat mir zwar leid getan, dass er da gelegen hat, aber ich musste da ja auch mit fertig werden. Ja, ja. Nein. Du hast gesagt, die Ärzte prognostizieren ein halbes Jahr ungefähr noch. Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Ja. Wie ist das denn jetzt für dich? Das ist ja nun auch, ihr habt so lange miteinander verbracht und Du bist, Mann ist auch von 69 und die Frau wird sterben. Wie gehst du damit um? Ich? Sehr schwer. Aber ich lasse mich nichts anmerken. Mhm. Ihr gegenüber lasse ich mir das nicht anmerken. Mhm. Wenn ich so alleine bin, oder ich mache das mal so, ich nehme abends, wenn ich mal eine Stunde oder zwei Zeit habe, dann nehme ich mir mal eine Flinte auf den Rücken, dann schieße ich geballt durch die Wiesen, damit ich ganz alleine bin und nur Ruhe habe. Und das ist dann für mich dann die Erholung, die ich dann habe, die ich brauche, um wieder weiterzumachen. Ja, du sagst, ihr habt 6 Kinder, das ist ja eine stolze Zahl. Gibt es denn nicht im Kreis der anderen Kinder einen Rückhalt für dich? Die sind, zwei sind in Australien, einer ist in England, einer ist in Belgien, der andere ist da. Also die sind alle weit verstreut. Achso, da ist nicht viel übrig. Nein. Das heißt, das hängt wirklich die ganze Belastung und Verantwortung auf dir. Ja, die hängt an dir fest. Und es gibt keinen nahen Verwandten, Freund oder so, mit dem du... Weißt du, die Freunde, nicht? Ich habe so das Gefühl, dass Freunde, die erkundigen sich zwar immer, wie es meiner Frau geht. Ja. Und dann denke ich immer, das sitzt ich habe keine Trauer hinter, wenn sie fragen, das sitzt nur Neugierde hinter, weißt du. Und deswegen sage ich schon immer, na komm, lass mich in der Ruhe. Ich sage, ich werde da schon mit fertig. Ne? Verstehe, was du meinst. Ja, das bleibt mir noch gar nichts anderes übrig. Nein, aber ich bist ein toller Typ. Ich finde das eine gute Haltung. Das ist eine sehr zu respektierende Haltung. Das findet man nicht so oft. Ja, deswegen finde ich Kompliment für das, was du tust und auch wie du denkst, auch wenn das schwer ist. Kennst du das Sternzeichen Skorpion? Ja, was heißt kennen? Ich interessiere mich nicht so sehr dafür. Aber ich bin Skorpion. Du bist Skorpion. Ich bin liebevoll, kann auch hart sein. Ja. Und kann auch auf, wie soll ich das sagen, ich kann auch sehr ernst sein, aber auch wieder lustig. Lieber Engelbert, auch nochmal auf diese Grundgeschichte da mit dem Sohn zurückzukommen. Ich würde es wirklich verlangen von ihm, dass er Abstand nimmt vom Besuchen. Wenn sogar die Mutter das gesagt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ich werde mit ihm sprechen. Er soll wegbleiben, ja. Ja, das hat wirklich keinen Zweck. Und dir wünsche ich sehr, sehr viel Kraft. Ach, die Kraft, die habe ich. Es ist bloß so erbärmlich, dass man so daneben steht. Und man kann nicht helfen. Nicht? Weißt du? Ja. Man kann einfach nicht helfen. Ja. Wenn man sieht, sie dahin sieht. Ja. Das war eine stattliche Frau von 1,82, die hat 160 Pfund gewogen, die ist abgemagert jetzt bis dass ich sie auf einer Hand mal wegtragen kann. Mhm. Das ist das Erbärmliche dabei. Sehr traurig, ja. Ich wünsche euch beiden dennoch alles Gute. Ja. Alles Gute wünsche ich, was immer das Gute jetzt auch in dem Fall sein mag. Mach du deine Sendung weiter, die ist sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Engelbert. Dank. Mach's gut, auf Wiederhören. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr gerade zufällig durch die Programme gezappt sein, wir sind wieder da, hier im Radio, bei 1Live, im WDR Fernsehen und bei 1Festival. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, das ist eine Live-Talkshow, Live-Telefon-Talkshow, und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten und eingeblendeten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es mit Patrick. Patrick ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Patrick. Um was geht's bei dir? Um meine Beziehung. Ich bin nur ein LKW unterwegs, sollte ich dazu sagen, weil das funktioniert nicht so besonders gut, sagt der Kollege von dir. Ja, es geht so. Im Moment ist es okay. Ich fahre auch gleich runter, dann kann ich mich hinstellen. Umso besser, ja. Ich weiß auch nicht so genau, wo ich anfangen soll. Das war nicht so. Du sagst, es geht um die Beziehung. Ja. Was ist denn da los? Wir waren 11 Jahre zusammen, oder sind noch mehr oder weniger, und sie hat einen anderen. Seit wann? Also ich habe es direkt rausgekriegt seit September letzten Jahres. Ja? Hast du es zufällig rausgekriegt? Das hat so angefangen, sie war arm, also sie hat einen Job bekommen, und seitdem hat sie sich irgendwie total verändert. Mhm. Und da hat jemand kennengelernt. Das war auch schon Anfang des Jahres. Ja. Also richtig direkt rausbekommen habe ich so übers Handy über eindeutige Nachrichten. Also du hast im Handy geschnüffelt? Ja, weil mir nichts anderes übrig blieb. Ich habe ihr wirklich tausendmal gefragt, sag mir, was los ist. Und sie hat immer verneint und es ist nichts. Und, Und im September letzten Jahres ist es dann endgültig rausgekommen? Ja, einen Tag nach meinem Geburtstag, ja. Ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ja. Ja. Das Schlimme, was ich so zu knabbern habe, das hätte ich ihm nie gedacht, weil wir haben uns die ganzen Jahre ziemlich gut verstanden. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt nur irgendwie eine Sexgeschichte oder ist die richtig verknallt oder was? Sie sagte, sie war verliebt in ihn. Was heißt war? Ist es immer noch? Sie sagt nein. Aber es gibt... Ich kann mir das auch so schlecht vorstellen, weil wenn ich jetzt das alles so spiele und jetzt habe ich es rausgekriegt und jetzt sollen angeblich die Gefühle nicht mehr so sein, wie sie mal waren. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber du hast es im September rausbekommen. Ja. Seit September bis heute ist ja schon eine ganze Weile wieder vergangen. Ja. Haben die beiden denn noch Kontakt miteinander? Also sie sagte eigentlich nicht mehr so. Also eigentlich auch gar nicht. Aber letztens hat sie eine Freundin SMS geschrieben, die für eine Freundin bestimmt war. Und die habe ich rein zufällig gekriegt, weil sie sich verdrückt hat. Mhm. Und da hat sie kurz vorher mit ihm telefoniert oder war noch dabei, mit ihm zu telefonieren. Ist das denn, habe ich das gerade richtig verstanden, ein Arbeitskollege? Nee, jetzt nicht mehr. Das ist seit einem halben Jahr ist das auch wieder zu Ende. Das war so eine Arbeitsmaßnahme. Ach so. Mhm. Also irgendwas ist da noch im Busch zwischen den beiden. Und sie lässt das irgendwie laufen. Sie lässt eure Beziehung laufen? Ich, ja? Ich weiß es eben nicht. Sie sagt nein. Aber sie kann, ich weiß nicht, ich sehe das vielleicht so ein bisschen anders, weil ich sag mal, wenn ich Mist gebaut habe, so wie sie, und möchte das mit demjenigen noch behalten, also mit mir jetzt noch behalten, dann versuche ich doch da mehr für zu tun. Ja, allerdings sehe ich auch so. Hat sie sich bei dir erklärt? Hat sie sich bei dir entschuldigt? Also sie hat nie gesagt, das habe ich ihr auch letztens erst erzählt, verzeih mir oder sowas, hat sie nie gemacht. Sie hat immer nur gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, naja, okay. Aber sie hat nicht erklärt, wie es dazu gekommen ist. Ja, das kam eins ins andere und angeblich war sie dann bei uns dann teilweise unglücklich oder was, so sinngemäß hat sie sich nicht ausgedrückt, aber ihr hat was gefehlt über die Jahre. Ja gut, wenn man 11 Jahre zusammen ist, dann schleicht sich manchmal doch der Alltag ein, denke ich. Was hat ihr denn konkret gefehlt bei euch? Also wir haben 2 Kinder zusammen, die meinte, wir haben zu wenig für uns gemacht. Mhm. Also das mit der familiär, das war alles okay, das war alles schön, aber für uns selber eben halt nicht. Mhm. Sie hat aber nicht so richtig im Detail beschrieben, was für Gefühle sie für diesen anderen Mann hatte oder hat. Ja, was verstehst du unter Detail? Ja, also dass sie das ein bisschen ausführlicher beschrieben hat, wie tief, ob das sehr tief war, ob sie sich vielleicht überlegt hatte, sogar kurzfristig eure Beziehung ganz aufzugeben oder. Ja, hat sie. Hat sie? Hat sie zu mir gesagt zumindest. Hat sie gesagt? Ja, dass sie drüber nachgedacht hat, ja. Mhm. Die hat doch teilweise drüber nachgedacht, eben gar nichts mehr. Von ihm nicht und von mir nicht. Hat sie denn gesagt zu dir, als das aufgeflogen ist, ich mache jetzt mit dem anderen Schluss? Na, sie hat zu mir gesagt, das war schon 4 Wochen vorher schon gar nicht mehr so wie, also gar nichts mehr. Ach so. Aber irgendwie glaubst du, traust du dem Braten nicht, ne? Das Problem ist, ich habe, wie gesagt, das hört sich zwar mal gegen andere Leute ihre Probleme blöd an, aber ich habe 11 Jahre wirklich an die ganze Geschichte wirklich doll geglaubt. Und wie gesagt, ich bin mit dem LKW unterwegs, ich habe wochenlang oder tagelang nicht richtig gegessen und teilweise getrunken, was natürlich schwachsinnig ist, ich weiß. Aber weil ist doch klar, wenn eine 11-jährige Beziehung zusammenkracht, ist man natürlich ziemlich fertig mit Nerven. Ist doch auch erstmal normal. Das hätte ich nie gedacht, wenn wir jedes Jahr, 3 Jahre, 2 Jahre lang immer Streit gehabt hätten oder was. Aber das war nicht. Es war immer alles in Ordnung. Ich habe sie auch öfters gefragt, bist du denn so zufrieden oder fehlt dir was? Nee, ist alles in Ordnung. Aber an entscheidender Stelle hat einer von euch nicht genug gesprochen. Also das ist das, was ich im Nachhinein jetzt auch so sagen kann, dass wir uns selber auch nie richtig unterhalten haben. Mhm. Und dann endet das meistens in einem solchen Desaster. So. Ja. Sehr, sehr, sehr unklare Situation irgendwie so für mich, für dich auch, wie du es mir erzählt hast. Wie stellst du und wie stellt ihr euch denn jetzt euer weiteres Leben vor? Wie soll das jetzt in der Zukunft aussehen? Ich habe keine Ahnung. Also sie möchte das, wie gesagt, behalten, sagt sie, und sie müsste sich halt was ändern, aber wie gesagt, ich kenne sie eben wie sie vorher war und es kommt einfach zu wenig von ihr rüber, habe ich das. Ich weiß nicht, es reicht mir irgendwie nicht. Mhm. Ich habe da auch so schwer dran zu knabbern, wie gesagt, ich vor dem die Woche über arbeiten und. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du natürlich auch misstrauisch bist und skeptisch bist, was da jetzt vielleicht eventuell passieren könnte, wenn du unterwegs bist. was sie nun wieder macht, mit wem sie telefoniert, ob sie mit dem telefoniert oder vielleicht sogar was Neues anfängt und so weiter. Das ist ja das. Also, ist die Frau denn, ist die bereit, Dinge zu tun, die man vielleicht üblicherweise nicht so macht? Also Hintergrund meiner Frage ist, wärt ihr beiden bereit, zu einer Eheberatungsstelle zu gehen? Ich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie sie gesagt hat auch, ich war jetzt zur Zeit auch bei so einem, ich wusste in dem Moment nicht weiter, dann bin ich hier zu so einem Heilpraktiker, die haben hier so einen, auch so einen Psychoheilpraktiker, sowas nennt er sich, aber das war auch nicht so, dass er mir so dolle weiterhelfen konnte. Nein, das Beste wäre, wenn ihr beiden zusammen zu einer richtig kompetenten Person kommt und ihr an einem Tisch sitzt und geredet wird, unter Anweisung und unter Anleitung dieser Person, dass da wirklich alles auf den Tisch auch gelegt wird, was ihr sonst nicht legt. Eben diese Person wird euch dann dabei helfen und dann wird halt richtig Tacheles geredet. Und dann werden auch so Zukunftslinien gezogen, ob es geht, ob es nicht geht, wie es geht und auf welcher Basis man nochmal eine Chance haben könnte. So wurstelt ihr ja vor euch hin, wie das jetzt im Moment ist. Du bist unzufrieden, sie ist wahrscheinlich auch unzufrieden, du bist misstrauisch. Das ist ja nur Unglück. Und ihr habt zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? 9 und 12. Ja. Kannst du? Halt auch so teilweise, die wissen nämlich genau, was los ist, aber die kriegen auch, ich bin ja mal 2 Wochen, 3 Wochen nicht nach Hause gekommen und klar, in dem Alter kriegen die alles mit. Und das müsst ihr halt auch verhindern, dass sich das eben dann auch noch weiter auf die Kinder überträgt. Patrick, ich gebe dir jetzt mal meine Psychologin, die Simone. Mhm. Die wird dir einige Anlaufstellen, Adressen in deiner Umgebung übers Telefon sagen. Mhm. So, und da musst du deine Freundin, musst du dann halt wirklich dazu bringen, dass sie dann auch mit dir dahin geht. Also man soll es nicht gleich aufgeben. Ja, natürlich nicht. Ja, ich weiß, wenn du aufgeben wirst, dann müssen wir gar nicht reden und sagst du Schluss aus, tschüss. Ja, das ist klar. Ich habe jetzt vorausgesetzt in dem Gespräch, dass dir an der Frau schon noch viel liegt. Ja, viel sogar. So hört sich's auch raus, ja. Das heißt, letztendlich, wenn das wieder eine gute Basis fände, würdest du gerne weiter mit dieser Frau dein Leben teilen. Ja, auch mit diesem Gedanken zu leben ist das mal ziemlich schwer. Bitte? Mit diesem Gedanken zu leben ist auch erstmal ziemlich schwer. Mit welchem Gedanken? Na, mit dir, sie eben halt mit dem anderen was hat und so weiter. Ja, klar, natürlich, eben. Aber wenn sie dir glaubhaft versichern würde, pass mal auf, das war jetzt irgendwie ein Ausrutscher. Ich liebe dich und ich will mit dir einen Neuanfang machen. Wäre das für dich ein Ansatz? Ja, mit Sicherheit. Ja, so. Obwohl ich immer gesagt habe, wenn sowas ist, dann bin ich eigentlich so ein Mensch, der das dann beendet. Aber dadurch, der Verstand sagt mir das zwar, dass das eigentlich richtig ist, aber das Herz eben sagt irgendwas anderes. Ja, finde ich, muss man auch nicht immer so ganz heroisch dann sagen, jetzt ist es einmal passiert und ich gehe jetzt raus aus der Beziehung. Finde ich auch Unsinn. Da muss man auch. So viele Sachen gehen durch den Kopf, jetzt einmal mal, macht immer wieder und ach, alles so ein Blödsinn. Eventuell, ja. Kann ja sein. Aber wir alle machen Fehler. Und vielleicht, also wenn es um eine Beziehung geht, die schon etwas Schönes noch hat und wo auch eine Liebe noch da ist und es sind Kinder da, finde ich, sollte man das auf jeden Fall versuchen. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann kannst du dir immer sagen später mal, ich habe das versucht. Ich habe mein Möglichstes getan. Ja, sie mag auch nicht mal so oft drüber reden, da macht sie zu. Und deswegen argumentiert sie mir das so, deswegen kann sie nicht auf mich zugehen. Ja, dann muss die junge Dame sich erstmal ein bisschen anstrengen und eben nicht zumachen. Denn das ist genau der Weg, der führt ins Nichts. Weil sie hat immer Angst, weil jedes Wochenende, wenn ich nach Hause komme, diskutieren wir immer das Gleiche und wir drehen uns im Kreis. Ist doch klar, natürlich. Ja, klar, das ist ritualisiert wahrscheinlich, wie ihr beide redet und vielleicht auch schon streitet. Deswegen ist es so gut, wenn ein Dritter dabei wäre. So Patrick, jetzt wartest du bitte, das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir, das heißt, Simone meldet sich bei dir und dann wirst du ausgestattet mit den entsprechenden Infos. Mhm. Ja? Mhm. Alles Gute wünsche ich euch beiden. Ja, und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, herzlich willkommen, Nancy, 25. Hallo Domian. Hallo Nancy. Ich finde deine Sendung total toll. Das freut mich total. Ich habe zwar nicht mal die Zeit abzugucken, aber naja. Ist ja auch immer spät. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Oh ja, da muss man manchmal wahrscheinlich sehr früh aufstehen, ne? Mhm. Da kann man nicht lange Fernsehen gucken, bis in die Puppen. Nancy, über was reden wir? Ich habe da so eine coole abgefahrene Geschichte. Eine coole abgefahrene Geschichte? Ja. Die ist schon ganz weit zurück, aber die hat sich vor kurzem erst wieder neu entflammt. Erzähl mal. Also ich habe vor 3 Jahren so einen total süßen Verkäufer gesehen im Supermarkt. Ja. Und da dachte ich mir, oh ja, der könnte mir gefallen. Dann habe ich ihm meine Nummer gegeben und habe da gesagt, hier kannst du dich mal melden, wenn du Lust hast. Echt? Einfach so? Der ist ein Verkäufer süß und dann sagst du hier meine Nummer? Ja, wenn dir mir gefällt, gehe ich da hin. Ja, finde ich gut, mutig. Und wie gesagt, habe ich ihm meine Nummer gegeben und habe kleine SMS gekriegt, sorry, ich habe eine Freundin, tschüss. Oh. Ja, so. Oh. Und da haben wir uns vor kurzem, sind wir ins Gespräch gekommen vor kurzem. Das war im August, September und da habe ich ihm erzählt, dass ich halt eine Ausbildung zur Altenpflegerin mache. Achso, jetzt machen wir einen Zeitsprung. Das war vor 3 Jahren? Ja, das war vor 3 Jahren, genau. Und jetzt im September bist du wieder mit ihm ins Gespräch gekommen? Ja, ich bin öfters mit meinem Gespräch. Wir unterhalten uns dann über bestimmte Sachen, Produkte und so. Mhm. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich eine Ausbildung zur Altenpflegerin mache und da hat er mich gefragt, ob ich auch alte Männer waschen muss, untenrum. Mhm. Natürlich muss ich das machen. Mhm. Und ob ich die auch anfassen muss untenrum. Ich so, natürlich. Und ob ich mal bei ihm anfassen würde. Wie bitte? Was? Das habe ich schon gemacht. Was ist denn das für ein Anmachspruch? Das habe ich noch nie gehört. Ja, und da habe ich das dann halt gemacht. Naja, wie, wo? Im Kaufhaus? Nein, wir haben uns dann an der Straßenbahnhaltestelle getroffen, an einer dunklen Ecke. Haben wir halt mal getestet. Das war eigentlich ein Joke. Der hat ja nie gesagt, dass ich das machen würde. Und das ich habe mir das nicht zugetraut. Er hat wirklich gesagt, kannst bei mir ja auch mal anfassen. Ja, ob ich bei ihm auch mal anfassen würde. Und da hast du, frech wie du bist, gesagt, ja, mach ich. Na klar, mach ich das. Und da hab ich so gesagt, aber nicht im Supermarkt, denn da ist er voller Videokameras. Ja, da muss man dran denken, natürlich, klar. Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, können wir uns auch draußen an der Haltestelle treffen und naja. Es war dunkel. Ja, es ist dunkel, genau. War auch sonst keiner? Nö. Hast du mal angefasst? Ja, aber ich hatte ein bisschen Bedenken wegen Vergewaltigung und so. Es ging ja auch immer, wo ich dann mit ihm in der dunklen Ecke war, da ging mir das auch durch den Kopf. Ja. Irgendwie. Also war es zu spät. Hat er denn seine Büchse aufgemacht? Ja, er hat seine Hose aufgemacht. Und dann? Dann habe ich reingegriffen einfach. Und dann? Das hat er toll gefunden. Hat gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass du das machst. Und ging es dann noch weiter? Ja, nee, also dann beim ersten Mal nicht. Achso, es ging... Das hat er sich ein bisschen später gemeldet. Und hat gesagt, ja, meine Frau ist nicht da und wir können es ja öfters mal machen. Also er, seine Freundin wüsste auch nicht davon. Ich denke nicht, dass ich das weiß. Wie alt ist er? Der ist 32. Wie? 32. 32. Mhm. Aber eine total abgefahrene, geile Schnecke. Unfassbar. Ich habe dir meine Mutter gezeigt und da hat meine Mutter gesagt, für den hast du nie alleine. Den hast du nie alleine. So, und jetzt... packst du ihm aber ab und zu mal so? Ja, aber ich habe keinen Freund. Ich finde es eigentlich nur lustig, wenn's, dass es echt bekloppten Kerle gibt. Aber immer ohne Gummihandschuhe. Das hatte ich auch am Anfang einstecken. Solltest du einstecken? Das habe ich einstecken gehabt. Da habe ich gesagt, ich mache eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Bei uns ist das Vorschrift. Hör mal. Das hat ihm nicht gefallen. Achso, sagt er, würde ihm nicht gefallen? Nee, das hat ihm nicht gefallen. Ich hatte nämlich gerade schon den spontanen Wagen Verdacht, dass der vielleicht... So auf Fetisch, oder? Nee, das nicht. So, jetzt hat Nancy und die geile Schnecke, der Verkäufer aus dem Supermarkt. Der heißt Tom. Tom. Nancy und Tom haben jetzt eine Sexaffäre. Kann man das so sagen? Wir haben ja keinen Verkehr eigentlich. Ihr befummelt euch. Wie gesagt, ich habe keinen Freund, solange ich keinen Freund habe, mache ich das halt. Passt er denn auch schon mal an? Ich möchte das nicht. Ach so. So einseitig läuft das. Ja. Wie oft ist das jetzt schon passiert? Vielleicht 2-3 Mal bloß. Ach so. Einmal im Monat höchstens, wenn es hochkommt. Wie, dann fasst du nur an und dann war es das? Ja, und dann noch ein bisschen rumspielen. Bis zum Orgasmus? Ja. Ach, das schon? Ja. Aber umgekehrt möchtest du das nicht? Nee. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, was er vorher angefasst hat. Ja, weiß man ja nie im Leben, was denn also andere Menschen angefasst haben vorher. Ich habe da keine Hemmung dabei, bin ich ganz ehrlich. Ja, schon, aber ich dachte jetzt, wenn du den so scharf findest, dass du da auch offen wärst, du sagst... Ja, ich hätte gerne schon mit ihm Sex, aber ich weiß ja nicht, wie der darauf reagiert, wenn ich ihn fragen würde, weil seine Freundin im Hintergrund steht. Jetzt habe ich halt mal keine Ahnung, wie der im Verhältnis mit seiner Freundin... Ich meine, der geht ja seiner Freundin schon fremd, indem er sich von dir anfassen lässt. Ja, aber ob der eine offene oder eine geschlossene Beziehung führt, weiß ich ja nicht. Ja, weiß ich auch nicht, aber das ist ja dann eher sein Problem, wenn der sich auf so Sachen einlässt. Ja, wie gesagt... Nancy, du bist ja drauf... Du bist ja drauf. Mhm. Ja. Ich bin die frische Maus. Aber besteht nicht die Gefahr, dass du dich vielleicht auch ein bisschen so heimlich in den verliebst? Der ist nicht so alt. Ach, Schmerzgrenze drüber nicht. Was? Du magst sie? Ich habe gesagt, bis 30 ist Schmerzgrenze drüber nicht. Ah, über 30 sind über 30, das sind alte Säcke, da kann man mal anfassen, aber genau, auch nicht mehr. Genau, mal üben mal für die Praxis. Für sag mir immer. Du hast deine klaren Prinzipien. Mhm. Ne? So, der sollte so idealerweise in deinem Alter sein, 25? 26 bis 30. 27 wäre auch noch gut. Ja. Aber nicht älter, nicht 32. Nee, nicht 32. Bis 30 ist okay für mich. Ja. Also, dann lässt du das einfach mal so ein bisschen weiterlaufen? Ja, mal gucken, was sich daraus entwickelt. Mal sehen, was sich entwickelt. Vielleicht ein bisschen mehr noch, aber nicht viel mehr. Nee, wie gesagt, Kind will ich schon nicht von dem haben. Ach, wer will denn gleich über Kinder reden? Ich rede ja nicht mit dir, dass du den heiratest und ihr zusammen in die Rente geht. So weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Kann ich ein Autogramm haben von dir? Ja, sehr gerne. Super. Was reden wir noch? Wir reden eigentlich nur über das Thema. Ach so, ja, das war ein gut schönes Thema. Nee, wie gesagt, es war damals, hat gesagt, ich hätte das nicht drauf, weil er noch jung und knackig wäre. Und da habe ich gesagt, na, ich mach das. Und da hat er gesagt, er dachte, dass ich das nie drauf hätte, weil ich noch so jung bin. Das ist ja wie eine Mutprobe, ne? Ja, das war eine Mutprobe. Das ist ja so ein bisschen wie im Dschungel. Guckst du das? Das Dschungelcamp, um Gottes Willen. Ich habe es ja jetzt, wo ich krank war, geguckt. Aha. Ich habe ja immer zu vorm Fernsehen gesessen. Man liest es ja täglich in den Zeitschriften. Oder man sieht es in den Medien. Aber mit dir kann ich ja nicht darüber jetzt ratschen und ratschen, wenn du es nicht gesehen hast. Nee. Liebe Nancy, es war sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der... Ich muss mich mal melden, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wir sind alle brennend interessiert. Bitte, bitte. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift für die Autogrammkarte. Ist okay. Ja, alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Die Nancy... Hier ist Karin und Karin ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Karin. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe jetzt nicht so gerade so ein lustiges Thema. Und zwar ist bei mir halt eben Folgendes. Ich bin alleinerziehende Mutter seit 18 Jahren, war verheiratet. Mein Kind ist jetzt 21. Mhm. Und mein Ex-Mann ist im Sterben. Mhm. Ex-Mann, das heißt ihr... Mein Kind kennt seinen Vater eigentlich nicht. Ja. Also eigentlich nur von Erzählungen und... Ja. Warum hat das Kind den Vater nie kennengelernt? Weil der Vater halt eben nicht so ein Interesse dran hatte. Er hatte nie gefragt, als das Kind älter wurde? Nein. Er ist nie an dich herangetreten? Nein. Nie. Und als ist das Kind ein junger Mädchen? Junge. Ein Junge, ist der Junge, der ist jetzt 21, sagst du? Ja. Als der so ein bisschen älter wurde, hat der nicht gefragt, wo ist mein Papa, ich möchte den gerne mal sehen? Doch, es ist so, also wir leben sogar in dem gleichen Vorort. Und ich habe deinem Kollegen schon vorhin erzählt, die sind sogar auf der Straße aneinander vorbeigelaufen. Und mein Kind wusste nicht, dass es sein Vater ist. Und umgekehrt auch nicht? Doch, sicher, natürlich. Doch. Das ist also, die sind sich so ähnlich vom Gesicht. Jeder, der beide kennt, sagt sofort, ein Arsch, ein Kopf. Aber wenn das so ein enger, so ein kleiner Ort ist, hat sich das denn dann nicht insofern rumgesprochen, dass dein Sohn dann auch nach einer Weile wusste, wer der Vater ist? Ja, sicher, natürlich. Er weiß in etwa, wer sein Vater ist. Nur sein Vater hat halt eben auch noch zwei Brüder. Und einer davon sieht ihm auch sehr ähnlich und da hat er schon mal gemeint, dass das sein Vater wäre. Also, das Ganze, sein ganzes Leben lang kein Kontakt zum eigenen Vater. Jetzt liegt sein Vater und dein Ex-Mann liegt jetzt im Sterben. Ja. In jungen Jahren offensichtlich, oder? Ja, ein paar Jahre älter als ich. Ja, das heißt 46? Nee, er ist 6 Jahre älter als ich, also 45. Naja. Und jetzt ist es halt eben so, dass Onkel, also der Bruder von meinem Ex-Mann, an meinen Sohn rangetreten ist und ihm gesagt hat, dass sein Vater halt im Krankenhaus liegt und ja, halt eben auch nur noch 40 Kilo wiegt und ja, es sehr wahrscheinlich nicht mehr lange dauert. Und jetzt habe ich halt eben die Diskussion mit meinem Sohn, gehst du hin oder gehst du nicht hin? Also du oder er? Ich mit meinem Sohn. Du mit deinem Sohn? Ja. Warum du mit deinem Sohn? Weil ich... Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Ja. Und ich bin froh, ich habe auch ein sehr schwieriges Verhältnis gehabt zu meinem Vater. Und ich bin froh, dass ich meinen Vater vor seinem Tod noch gesehen habe. Mhm. Nein, ich meine, warum gibt es die Überlegung, dass ihr gemeinsam dorthin geht und nicht er alleine? Nee. Also ich habe meinem Sohn nur angeboten, mitzugehen, falls er nicht alleine gehen will. Ach so. Mhm. Ja, so, und jetzt gibt es die Diskussion darüber, ob man das tun soll oder nicht. Ob er das tun soll, ja. Was ist denn deine Meinung? Ich bin eigentlich der Meinung, er sollte hingehen. Mhm. Egal, was er ihm zu sagen hat, ob er ihm zu sagen hat, ey, du bist ein Arsch oder, weiß ich nicht, ich bin froh, dich nochmal zu sehen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch im Moment nicht, was in meinem Sohn vorgeht. Ich habe ihn einmal gefragt, hast du Wut auf ihn? Fühlst du dich enttäuscht? Oder irgendwas, irgendein Gefühl muss doch da sein jetzt, wo du weißt, er liegt im Sterben. Und mein Sohn hat nur gesagt, ich weiß es nicht. Wie war denn das Gefühl in den ganzen letzten Jahren dem Vater gegenüber? Es gab eine Zeit, wo er wirklich auch hin wollte, wo er auch gesagt hat, wenn er jetzt kommen würde, würde ich ihm nochmal eine Chance geben. Aber als Kind ist man ja eigentlich letztendlich immer enttäuscht, wenn der Vater nicht zu einem wissen will. Genau, und das ist das, was ich jetzt halt eben so denke. Ne? Jetzt weiß er, es dauert nicht mehr lange und es ist die letzte Chance. Mhm. Hat denn der Vater, ist das von dem ausgegangen, dass der Bruder sich bei euch meldet oder bei deinem Sohn meldet? Das weiß ich ja alles nicht, weil ich hatte ja mit dem Bruder halt nicht selber gesprochen. Er hat ja bei meinem Sohn angerufen. Mhm. Und ich weiß halt eben nicht, ist das jetzt der Wunsch von meinem Ex-Mann, also von seinem Vater, oder denkt halt eben nur der Bruder, Mensch, die sollten sich nochmal sehen. Mhm. Finde ich zum Beispiel auch eine wichtige Frage. Ja. Eine sehr wichtige Frage. Ja. Das kann man ja schnell rauskriegen, indem man einfach den Bruder nochmal anruft. Wie ist das? Hat er den Wunsch persönlich geäußert oder ist es deine Idee? Ja. Mhm. Zu was tendiert denn dein Sohn im Moment? Kann man das sagen? Ja, ich habe auch schon mal einem Kollegen von dir gesagt, hat die Angst, dass er hingeht und ihm vielleicht sogar sagt, ey, du bist ein Arsch, ich kenne dich nicht, und in dem Moment stirbt er. Mhm. Ne? Mhm. Ich finde, eine ganz wichtige Frage ist, ob der Vater, ob das von ihm ausgeht, ob dieser Wunsch von ihm ausgeht. Ja. Wenn dieser Wunsch nicht von ihm ausgeht, sollte er nicht hingehen, ne? Sehe ich so. Mhm. Ja. Ja, ich denke, deswegen ist mein Sohn auch noch so im Zweifeln. Mhm. Also wenn sein Vater ihn selber angerufen hätte. Ist das ein ganz anderes Ding? Ne? Mhm, ein ganz anderes Ding. So weiß man überhaupt gar nicht, in was für eine Realität man da reingerät. Und weißt du, was für eine Erkrankung er hat? Ja, Lungenkrebs. Lungenkrebs. Mhm. Ja, und es ist halt eben jetzt wohl wirklich so, er hat nur noch 40 Kilo und es ist so, wie gesagt, nicht mehr lange da. Vielleicht, wenn es ein Wunsch von diesem Mann ist, von dem Vater deines Sohnes, dann könnte man es ja sich so vorstellen, dass er ihm vielleicht etwas zu sagen hat noch. Ja. Und sicher sollte man so einen Wunsch respektieren und dann auch dorthin gehen. Er würde sich wahrscheinlich sowieso ein Leben lang Gedanken machen, wäre ich mal dahin gegangen. Ja, und das, wie gesagt, das ist ja das, was ich so denke. Wenn aber jetzt nur der Bruder da so auf Harmonie alles stricken will, würde ich es nicht machen, weil das passt alles gar nicht. Mhm. Der Mann hat sich so lange nicht um den Jungen gekümmert, jetzt liegt er da so schwer krank, dann weiß man weder, ob das für den Schwerkranken gut ist, noch für deinen Sohn gut ist. Ja. Diese Konfrontation. Also dann könnte man auch sagen, wir belassen es dabei, es soll halt dann so sein. Ja. Ja, und ich glaube, genau in diesem Zwiespalt ist mein Sohn halt immer, weil er nicht weiß, will der mich jetzt noch sehen oder nicht, ne? Ja, ruf ihn, sag ihm, dass er diesen Bruder des Vaters anruft, um das genau rauszukriegen. Nochmal nachfragen. Unbedingt, ja. Ja, weil ich habe mir jetzt auch so viele, ich habe also mit so vielen Freunden darüber gesprochen und jeder hat eine andere Meinung, was zu tun ist. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich ihm sagen soll. Mhm. tun soll. Ich habe ihm jetzt gesagt, ich lasse dich ganz in Ruhe entscheiden von lange. Ich meine, letztendlich muss er das. Er ist ein 21-jähriger Mann. Ja. Letztendlich muss er das. Aber auf der Grundlage guter Informationen. Und die Informationen, die wir jetzt haben im Moment, die sind nicht fundiert genug, finde ich, für so eine Entscheidung. Also lass ihn anrufen. Und dann setzt euch zusammen. Und wenn es, wie gesagt, wirklich der explizite Wunsch des Vaters ist, würde ich dazu tendieren, das zu tun. Aber auch das, auch dafür gibt es keine letztendlich richtige Entscheidung. Das muss im Herzen eines Sohnes entschieden werden. Ja. Er ist der Sohn. Aber dann würde ich eher dazu tendieren, auf jeden Fall, ja. Ja, ich auch. Ich auch. Nur andersrum sehe ich halt eben, mein Sohn hat seinen Vater ja, wie gesagt, nie richtig kennengelernt. Mhm. Bei meinem Verhältnis zu meinem Vater ist es wieder was anderes. Ich habe meinen Vater gesehen, jeden Tag. Mhm. Ja? Und wir haben uns aus anderen Gründen gestritten und jahrelang nicht mehr gesprochen. Ne? Und da sehe ich halt eben, okay, ich habe mich mit ihm vertragen vor seinem Tod und das ist okay. Nur mein Sohn sagt, echt, so, ich kenne den Mann gar nicht. Das ist ja für den ein wildfremder Mensch. Richtig. Ein wildfremder Mann. Sagt er zu mir auch. Ja. Also, er sollte telefonieren, unbedingt. Ja. Und dann wünsche ich die richtige Entscheidung, Karin. Ja. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Saskia begrüße ich herzlich. Saskia ist 16. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Morgen, Saskia. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Missbrauch. Und du bist betroffen. Genau. Wir haben vor einem Jahr ungefähr schon mal telefoniert. Ja. Und zwar bin ich von meinem Stiefvater über 6 Jahre lang missbraucht worden. Mhm. Und das Ganze ist dann 2005 ans Licht gekommen. Durch was ist das ans Licht gekommen? Durch einen Ladendiebstahl. Erzählst du nochmal? Ich bin in den Laden reingegangen und habe mich vor den Verkäufer gestellt und Batterien eingesteckt, so dass ich dann halt von der Polizei abgeholt worden bin. Und die Polizistin, die dabei war, hat dann zu mir gesagt, dass da noch mehr ist, weil ich halt so fertig war. Mhm. Und dann habe ich sie halt gefragt, was ich machen kann, wenn der Stiefvater mich missbraucht. Kann man sagen, dass du diesen Ladendiebstahl so inszeniert hast, als Hilferuf? Genau, ich habe es absichtlich getan, weil er am nächsten Tag Geburtstag hatte. Und er hatte sich zu seinem Geburtstag halt ein Kind in dem Sinne mit mir gewünscht. Und das wollte ich nicht. Und dann für meine Mutter ist das Schlimmste, wenn ich lüge oder klaue oder halt missbaue. Und dann habe ich halt in der Hoffnung, dass ich dann Hausarrest bekomme, das im Prinzip gemacht und da nicht hin muss. Verstehe. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück, um uns den Fall nur noch mal deutlich zu machen. Du sagst, 6 Jahre hat er das getan. 6 Jahre und 8 Monate, genau. Ja, das fing an, da warst du wie alt? Ungefähr, also 7, kurz nach meiner Einschulung. Ungefähr 7, der Großvater. Nee, der Stiefvater. Der Stiefvater. Mhm. Mhm. Was ist jetzt aus der Geschichte geworden? Ja, also er ist ja im selben Jahr noch verurteilt worden, 12 Jahre Haft. 12 Jahre. Genau. Mhm. Und ich habe auch, ich war jetzt auch bei einer Therapeutin. Mhm. Und aber so generell über die Sache haben wir noch nicht gesprochen. Und ja, deswegen hier anrufe ich eigentlich, also gestern Abend lag ich ganz normal im Bett, wie immer. Mhm. Und hatte auch das Licht auf und lag mit offenen Augen im Bett. Und dann habe ich ihn in meinem Zimmer stehen sehen. Mhm. Also erst habe ich nur eigentlich so eine Frau gesehen und dann kam ein Mann, der hat sie umarmt, dann hat diese Frau sich umgedreht und geweint und dann habe ich mich da stehen sehen und habe im Prinzip nochmal diese komplette Szene an mir vorbeigehen sehen und ich weiß nicht, ich keine Ahnung, wodurch das kam und warum, aber normal ist es eigentlich nicht. Und ich habe halt auch öfters diese Anfälle und meine Therapeutin sagt, das sind Flashbacks. Also wo halt die Bilder auf einmal im Kopf reingeschossen kommen und man ist nicht mehr da. Man kriegt dann Tropfen und dann ist Schluss, finito. Dann liegt man da und schläft erstmal durch. Ja. Und man weiß auch am nächsten Tag nicht, was passiert ist. Und dann sehe ich nur meine Mutter da sitzen, die weint und sagt, du hattest schon wieder einen Anfall. Ja. Ich finde das durchaus normal, nachdem was dir widerfahren ist, Saskia, dass du dich da, dass deine so verletzte Seele sich auf diese Art und Weise zeigt und auch wehrt. Hm. Du hast mit deiner Therapeutin noch nicht über den Missbrauch gesprochen? Nein. Wie lange bist du bei der Therapeutin jetzt? Seit Oktober. Seit Oktober? Ja, ich habe mich vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, immer dagegen gesträubt und habe halt gesagt, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das alleine. Und ich bin auch auf einer, also nicht auf einer normalen Schule, sondern es ist extra eine Schule, wo nur 5 Leute, sag ich mal, im Unterricht sind, wo die Lehrer sich intensiv um einen kümmern. Das hängt auch mit dem Jugendamt zusammen und dann ist mir das halt vom Jugendamt zur Auflage gegeben worden, dass ich das mache, ansonsten darf ich diese Schule nicht weiter besuchen. Achso, dass du so eine Therapie machst? Genau. Und daraufhin bin ich... Achso, da bist du quasi so hingedrungen worden, was du gar nicht so von ganzem Herzen erstmal wolltest. Genau, und dann war das erste Beratungsgespräch, dann habe ich dann aber doch gemerkt, dass die Frau eigentlich ganz in Ordnung ist und dass man mit der auch reden kann, nur so direkt drüber gesprochen haben wir nicht. Also meinst du denn, die hat schon so eine gewisse Ahnung oder Witterung? Ja, also sie weiß ja durch meinen Arzt, weil es musste ja alles bewilligt werden, auch von der Krankenkasse, dass sie das bezahlen, hat sie ja wohl ein Schreiben gekriegt, wo das drin stand, worum das geht. Ach so. Und ich schätze mal, dass sie das schon weiß. Du sagst, du findest sie eigentlich ganz nett. Ja, nur ich finde nicht so den Bezug, um ihr zu sagen, ja, ich will jetzt darüber reden oder ich muss jetzt darüber reden. Und als das gestern passiert ist, habe ich das auch danach aufgeschrieben, also wie das war. Also diese Erscheinung da im Bett, genau, dass du ihn da hast stehen sehen. Genau, weil sie hat gesagt, wenn irgendwas ist, dann soll ich das aufschreiben und dann, damit sie das versteht, was da passiert ist. Ja. Saskia, ich möchte dich wirklich von ganzem Herzen ermutigen, doch zu sprechen. Weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das für dich gut ist und dass das für dich der richtige Weg ist, aus dieser Verletzung, diesem Schmerz und dieser Trauer herauszukommen. Du bist so offen hier bei mir, wenn du mit mir sprichst. Das geht innerhalb von ein paar Minuten, erzählst du mir das, was dich am schlimmsten bewegt hat. Ja, nur diese Frau, ich weiß nicht, die ist zwar so ganz nett, aber sie hat so eine komische Art an sich. Also sie kann sich nicht so, sag ich mal, hineinversetzen. Und sie sitzt dann da so nach dem Motto, ich höre auf dem einen Ohr Musik und auf dem anderen Ohr gucke ich dich an. Ach so. Und dann höre ich dir zu. Ach so, du hast das Gefühl, sie ist gar nicht so ganz wirklich bei dir. Genau, und das ist das. Und dann hat man auch irgendwie nicht so den Ansporn, dann mit ihr so darüber zu reden. Vielleicht täuscht du dich ja auch. Vielleicht ist das einfach so eine, ich sage mal, so eine professionelle Haltung, wie sie das immer macht, wenn sie mit Leuten sich unterhält. Mach doch einfach mal einen Test und geh einen Schritt weiter. Öffne dich einfach mal ein, zwei Schritte mehr als bisher. Mal sehen, wie sie dann, ob sie darauf anspringt und was sie dann tut. Das heißt, du musst ja nicht gleich alles ihr hinlegen, wenn du Scheu hast, sondern mach es mal so häppchenweise, so peu à peu. Vielleicht reagiert sie in einer Form, die dir gefällt und wo du dich auch ernst genommen fühlst. Oder ich würde das an deiner Stelle ihr einfach mal so sagen, was du mir gerade gesagt hast, dass du den Eindruck hast, dass sie gar nicht richtig dabei ist. Das ist einfach mal zu gucken, was sie mir dann zur Antwort gibt. Also entweder ist sie sehr schwer betroffen und wird das sofort klarstellen. Auf jeden Fall wird sie irgendwie reagieren. Und wenn sie zickig reagiert, dann weißt du, du bist bei der Falschen. Nur das Problem bei uns ist, also das ist im Prinzip so die einzige Psychologin, die von der Kasse bezahlt wird. Ja, das Problem ist mir schon klar. Das heißt, so große Auswahlmöglichkeiten hast du nicht. Nee, und also ich war bei einer anderen vorher, die kannte mich auch schon, weil ich da mal im Krankenhaus gelegen habe und die arbeitet da wohl mit zusammen. Und die hat mir halt diese Frau empfohlen und gesagt, das ist die einzige, die auch das macht und von den Kassen bezahlt wird, halt wegen dieser Traumatherapie. Also umso mehr Grund, dass du es ausprobieren solltest. Ja. Vielleicht sind dir ja schon einige Chancen so durch die Lappen gegangen, weil du noch nicht gesprochen hast. Wenn man 6 Jahre in diesem Alter missbraucht wurde, von dem Stiefvater über einen so langen Zeitraum so oft hat man eine so schwere seelische Verletzung, dass man Hilfe braucht, dass man das nicht alleine schafft. Und dann ist es auch völlig normal, nachts solche Erscheinungen zu haben. Hätte ich auch. Hätte wahrscheinlich jeder von uns. Also mit diesen Erscheinungen musst du dir gar keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist eine normale Reaktion deines Gehirns auf all das, was geschehen ist. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis im Moment jetzt zu deiner Mutter? Richtig gut. Richtig gut? Ja, also doch. Also wir hatten ab und zu Kriselzeiten, wo es dann richtig extrem war, wo ich auch mal eine Nacht also einfach rausgegangen bin und gesagt habe, ich komme sowieso nicht wieder. Aber mittlerweile verstehe ich mich mit ihr doch ziemlich gut. Also wir sind auch wieder auf der richtigen Wellenlänge und sind eigentlich froh, dass wir uns beide noch haben und lachen zusammen und sitzen zusammen abends und ist richtig gut. Du wohnst auch bei ihr, ne? Ihr wohnt zusammen noch? Ja, wir wohnen in einer Wohnung. Gibt es da noch einen Geschwister? Nee, ihr seid alleine, ihr beiden. Ist es für dich ganz klar, dass sie nichts gemerkt hat in all den Jahren? Ja, das ist mir definitiv klar. Ja. Und für deine Mutter ist dann eine Welt zusammengebrochen, als das herauskam? Ja, also sie wurde halt angerufen auf der Arbeit und ist dann halt zur Polizei hingekommen. Und als sie das dann mitgekriegt hat, warum ich da bin, dann hat sie ihren Autoschlüssel genommen und hat gesagt, ich fahre da jetzt hin und bringe ihn um. Und dann hat die Polizei sie also auch so zurückgehalten und gesagt, das bringt nichts und so. Und hat sie dann auch wirklich so richtig in Gewahrsam genommen in dem Sinne und gesagt, sie müssen jetzt hier bleiben. Hat er vor Gericht eigentlich, war er geständig oder hat er... Nein. Nein, er hat nicht gestanden. Also der Richter hat ihm gesagt, wenn er es zugibt, dann kriegt er eine mildernde Strafe, vielleicht nur 5 Jahre. Aber er hat es die ganze Zeit über abgestritten, obwohl so viele Beweise vorlagen und so viele Ärzte und Psychologen, die mich in der Zeit betreut haben, und diese Gerichtsurteile von den Psychologen lagen vor und diese ganzen auch Hautpartikel, die bei ihm von mir gefunden wurden und diese ganzen Beweise, die Nacktfotos, die er von mir gemacht hat und diese ganzen Sachen, die lagen alle vor, die hatten dann Ordner liegen, da waren 360 noch was Dessous drin, das waren alles Beweisstücke, wo von mir Spuren dran waren. Und also die Beweisfülle war riesig. Ja. Und er hat es dennoch abgestritten. Er hat es die ganze Zeit über abgestritten, aber er ist dann jetzt 12 Jahren verurteilt worden. Und also warum es eigentlich, also wie soll man das sagen, also er hat sich im Prinzip ja selbst ins Fleisch geschnitten, sagen wir es mal so. Weil ich bin gefragt worden, ob er irgendwelche bestimmten Merkmale hat. Ja. Und in der Zeit, dann muss ich ja auch bestimmte Dinge mit ihm machen und da sieht man ja auch bestimmte Dinge. Und ich wusste genau, dass er also an seinem Penis so eine Art Pickel hatte. Und dann haben die halt gesagt, dass der Prozess vertagt wird und dass ein Arzt kommt und das untersucht, ob das stimmt. Und er hat halt versucht, also der Arzt sollte wohl eine Woche später kommen. Und er hat versucht, innerhalb dieser Woche diesen Pickel abzumachen und hat sich den wohl abgeschnitten. Und der Arzt kam dann aber doch schon am nächsten Tag und das war eigentlich sein Pech. Also er hat sich ins eigene Fleisch geschnitten dadurch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das war dann im Prinzip der ausgebende Punkt, dass sie gesagt haben, 12 Jahre. Warst du bei dem Prozess anwesend? Warst du dabei? Ja, ich musste 4 Stunden vor Gericht aussagen. Das heißt, du hast den dann auch dann im Gerichtssaal gesehen? Nein, also das haben die gesagt, weil das hätte ich nicht durchgehalten. Und dann war da halt eine Videokamera. Und dann, konnte mich sehen, aber er konnte jetzt nicht dazwischen schreien oder so. Mensch, Saskia, da hast du aber schon ganz, ganz, ganz viel aushalten müssen und mitmachen müssen. Und das hast du tapfer durchgestanden. Ja, nur meiner Mama zuliebe, weil sie so krank ist und ich wollte nicht, dass er was antut. Aber sehr tapfer. 16 Jahre, sag ich mal, bist du alt. Ja. So eine Horror hinter sich hat und dann Gerichtsverhandlungen und all das. War das Gerichtsurteil für dich eine Genugtuung? Ja, also das war dann wahrscheinlich auch der Grund, weil das war Ende November, Anfang Dezember, warum ich dann wahrscheinlich Silvester 2005, 2006 nicht Sämpfe gekriegt habe. Weil ich bin mit Freunden feiern gegangen und habe dann ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und ich schätze mal, das habe ich dann schon so durchklingen lassen und gefeiert. Und ich hatte auch Freunde, die hinter mir gestanden haben. Mhm. Und als ich morgens die Zeitung aufgeschlagen habe und das gelesen habe, ich bin sofort in die Schule rübergerannt zu meinem besten Freund, weil wir haben uns damals immer im Fahrradstand getroffen. Und das war richtig cool. Also die haben sich alle mit mir gefreut in dem Sinne. So, Saskia, jetzt möchte ich, ich habe dir ja so meine Meinung gerade auch schon mal gesagt in Sachen, wie du mit der Psychologin da vorgehen solltest und was du da sprechen solltest. Ja. Ich fände es aber auch wichtig und auch interessant, dass du mit meiner Psychologin hier nochmal sprichst. Dann kann die dir auch nochmal ein paar Tipps geben, wie du dich da in der Therapiesituation am besten verhältst. Mhm. Ne? Das kannst du ja auch nochmal anhören und ziehst du dir für dich das Interessanteste aus von all dem, was du hier von uns hörst. Ja. Also ich finde, dass du ganz viele Sachen ganz, ganz tapfer schon durchgestanden hast. Ganz große und schlimme Sachen. Mhm. Und das geht jetzt auch weiter. Denn das Ziel ist, dass du seelisch wieder richtig auf die Beine kommst und gesund wirst. Ja. Und diesen Sieg darf er nicht haben, dass du seelisch krank bleibst. Ja, aber ich sag mal so, also ich habe sowieso eine tierische Panik, weil 12 Jahre, die gehen schnell vorbei. Ja. Und meine Angst ist, weil... Also durch eine gute Freundin, die da oben halt noch wohnt, die sagt uns dann immer, ja, es war dies und das und er ist jetzt wieder verlegt worden und er kommt im Prinzip immer näher hier runter in die Gefängnisse. Mhm. Und meine Panik ist, dass er irgendwann vor meiner Haustür steht und sagt, so, jetzt setzt es was oder so. Würde ich mir jetzt mal, so verständlich das auch ist, Saskia, würde ich mir jetzt erstmal, der ist gerade frisch verurteilt, keine Gedanken machen. Ich weiß, aber man schläft im Prinzip immer ein mit der Panik, oh Gott, wenn es klingelt, dann... Aber lass mal vielleicht ein paar Jahre vergehen, dann bist du vielleicht auch mit deiner Mama woanders hingezogen oder du woanders hingezogen und dann hat sich das Leben auch etwas entwickelt. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch seelisch stabil werden musst, um auch so... Ja, weil das Problem ist auch, also wenn ich jetzt alleine hier bleibe, zu Hause, dann riegel ich die Tür ab und wenn ich nur ein kleines Geräusch höre, also ich habe im Prinzip immer ein Küchenmesser in der Hand und stehe hinter dieser Tür. Mhm. Und jeder, der da vorbeigeht oder reinkommt, da garantiere ich für gar nichts, weil dann bin ich nicht mehr da. Mhm. Ja, ist doch klar, dass du Angst hast und in großer Vorsicht bist. Aber um auch mit dieser Angst umzugehen, das muss man auch lernen. Ja. Dass du nicht von dieser Angst aufgefressen wirst, dass diese Angst dich nicht völlig fertig macht und du hinterher nur noch ein Nervenbündel bist. Deswegen ist das alles so, so unheimlich wichtig, dass du dich gut therapeutisch behandeln lässt. Ja. Saskia, jetzt machen wir das so, wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Du legst auf, die Simone ruft dich jetzt gleich an. Mhm. Und dann könnt ihr beiden in Ruhe sprechen und du kannst ihr den einen oder anderen Rat auch geben. Eine Frage noch zum Schluss. Hast du denn das Gefühl, dass du so in der Schule auch so Fuß wieder fassen kannst? Also in der Schule habe ich schon also richtig wieder aufgeholt, weil ich habe auch längere Zeit halt gefehlt gehabt, weil ich freigestellt worden bin. Mhm. Und also wie gesagt, das ist ja nicht so eine normale Schule. Mhm. Und auf dieser Schule kann man halt im Prinzip nur den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erreichen. Mhm. Und mein Lehrer hat halt zu mir gesagt, mit den Noten, die ich da ablege, könnte ich sogar Abitur machen. Na super. Ja. Hast du einen Traum, einen Berufstraum? Ja, also ich mache momentan ein Jahrespraktikum Ja. Und mein Chef hat mir schon so andeuten lassen, wenn ich mich bewerbe, dass ich schon eine Chance da auf eine Ausbildung hätte, so im Rahmen einzelnes Kauffrau, aber auch gleich mit im inbegriffen so ein bisschen mit Industrie und so. Also das wäre schon cool, wenn das klappen würde. Also gibt es klare Träume und klare Ziele. Genau. Und das ist auch gut so. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das alles schaffst, was du dir wünschst und wohin du gerne möchtest, Saskia. Mhm. Jetzt siehst du auf und die Simone ruft dich gleich an. Okay, alles klar. Alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für uns. Das war unsere erste Sendung in diesem Jahr. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt. Oh, ich kriege gerade einen Hinweis. Es gibt Anfragen, wo ist der kleine Hirsch heute? Seht ihr? Irgendwas stimmt hier nicht. Der kleine Hirsch, den habe ich vergessen aufzubauen vorhin. Der ist morgen wieder da. Das verspreche ich. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, rund um die Uhr könnt ihr mailen. domian@wdr.de. Immer bitte eure Telefonnummer in die Mails reinschreiben, damit wir dann auch schnell zurückrufen können. Oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50-50. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.